sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Juni beginnen wir mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik zu den Hartz-IV-Reformen. Dann haben wir ein Interview geführt mit einer Medizinerin, die in Idomeni war, in Griechenland, an der geschlossenen Grenze zu Mazedonien, zu der Kappung der Balkanroute und wie dort die Situation der Flüchtlinge während und nach der Räumung war, des Camps in Idomeni. Dann wollen wir hierher schauen in die BRD und zu zwei Pressemitteilungen von Pro Asyl zum sogenannten Integrationsgesetz. Ehe wir dann weiterschauen, der INAMO, den Informationen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Und hier wollen wir genauer betrachten, was seit März an Verhandlungen die BRD führt mit dem Sudan, um die Migrationsabwehr bis dorthin auszulagern. Unser erster Artikel ist aus der Analyse und Kritik vom 24. Mai diesen Jahres und er befasst sich mit den Hartz-IV-Reformen und heißt Spaltung mit System. Die Hartz-IV-Reform schafft neue Unterschiede zwischen Leistungsempfängerinnen. Unter dem schönen Namen Rechtsvereinfachungsgesetz befindet sich im Gesetzgebungsverfahren ein Vorschlag des Sozialministeriums zur Änderung von Hartz-IV. Nach Worten des Ministeriums soll dadurch unnötige Bürokratie vermieden und das Gesetz bürgerfreundlicher werden. Leider ist die Erfüllung dieser hehren Ziele nicht zu erwarten. Öffentliche Aufmerksamkeit erhielt besonders der Aspekt der Neuregelung für Kinder, die bei getrennt lebenden Eltern aufwachsen. Alleinerziehende sind besonders armutsgefährdet in Deutschland. Diese leiden bereits unter der vollständigen Anrechnung von Kinder- und Elterngeld. An ihnen geht auch wirtschaftlicher Aufschwung vorbei, da die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder nicht ausreichen. So sind konstant über ein Drittel aller Alleinerziehenden Hartz-IV-EmpfängerInnen. Für diese Gruppe sind nun weitere gravierende Kürzungen geplant. Die Kürzungen sind auch noch mit einer erheblichen Bürokratisierung verknüpft, da Eltern nun nachweisen müssen, wann sich das Kind wo aufgehalten hat, denn nur für diese Tage sollen Leistungen gewährt werden. Darüber hinaus soll, wenn das Kind weniger als die Hälfte der Zeit bei einem Elternteil verbringt, diesen der sogenannte Mehrbedarf für Alleinerziehende vollständig gekürzt werden. Die geplanten Änderungen stellen somit einen originären Beitrag zur Verschärfung von Kinderarmut dar. Dass die Änderungsentwürfe ausgerechnet aus dem von der Alleinerziehenden Andrea Nahles geleisteten Ministerium kommen, zeigt den lebensweltlichen Abstand, der zwischen der Sozialdemokratie und ihrer ursprünglichen Wählerschaft besteht und der einer der vielen Gründe für den Absturz der Partei ist. Neben dieser absurden Änderung, die Welt, sind aber noch weitere Verschärfungen geplant. Neben den Änderungen für Alleinerziehende ist die Verschärfung des Paragraphen zum sogenannten sozialwidrigen Verhalten besonders drastisch. Dies ist bislang wenig öffentlich beachtet. Bisher ist die Regelung so, dass diejenigen, die ihr Geld verschleudern, um danach von staatlichen Leistungen zu leben, diese staatlichen Leistungen nur als Darlehen erhalten. Sie müssen diese Leistung ersetzen, da sie den Bedarf selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Für die Jobcenter war dies aber schwierig nachzuweisen, sodass dieser Paragraph bislang wenig angewandt wurde. Dies könnte sich durch seine Neufassung aber ändern. Denn nunmehr bezieht sich das sozialwidrige Verhalten nicht mehr nur auf die Frage, ob überhaupt ein Bedarf an Sozialleistungen verursacht wurde, sondern auch auf die Frage, ob durch das Verhalten der Hartz-IV-Bezug aufrechterhalten oder der Bedarf erhöht bzw. nicht gemindert wurde. Wer also eine vom Jobcenter vorgeschlagene Stelle nicht annimmt, riskiert neben der Sanktion auch noch einen Erstattungsanspruch wegen sozialwidrigen Verhaltens, da er seinen Bedarf aufrechterhalten bzw. nicht gemindert hat. Das Jobcenter würde dann Leistungen in Höhe des entgangenen Lohns nur noch als Darlehen gewähren und zugleich als Tilgung 30% vom Regelsatz einbehalten. Im Gegensatz zur Sanktion wäre dies auch zeitlich unbeschränkt. Der durch das Sanktionssystem institutionalisierte Arbeitszwang wird erheblich verschärft. Hartz IV würde nun tatsächlich die Maschinerie zur Fabrikation des verschuldeten Menschen, das Sozialleistungen nunmehr nur auf Pump gäbe. Nach dem klassischen Text über die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus des Soziologen Gösta Espingh-Andersen handelt es sich beim deutschen Sozialstaatsregime um den Prototyp des sogenannten konservativen Regimes, im Gegensatz zum liberalen und sozialdemokratischen. Während das liberale Modell nur geringfügige Leistungen mit hohen Zugangsschranken gewährt und damit den Arbeitszwang für die Vermögenslosen aufrechterhält, werden im sozialdemokratischen Modell hohe Leistungen universal, was mit hohen Steuern einhergeht. Hier wird die wahre Arbeitskraft weitgehend dekommodifiziert, das heißt, der Verwertungs- bzw. Arbeitszwang ist erheblich gemindert. Das konservative Modell zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass es zwar auch dekommodifiziert ist, aber Statusunterschiede aufrechterhält, sie konserviert. Dem Modell liegt die Bismarck'sche Sozialversicherung zugrunde, bei der im Gegensatz zu steuerfinanzierten Modellen Leistungen nur abhängig von der Höhe gezahlter Beiträge gewährt werden. Das konservative Regime ist patriarchal geordnet und verlangt Unterordnung unter Staat und Familie. So waren Frauen ursprünglich kaum als Leistungsbezieherin vorgesehen, sondern Ehemann oder Vater untergeordnet, die für ihren Unterhalt zu sorgen hatten. Daher ließe sich die Kürzung bei den Alleinerziehenden als Ergebnis einer pfadabhängigen Entwicklung eines familialistischen Wohlfahrtsregimes verstehen. Darüber hinaus spielt im konservativen Modell auch die Stigmatisierung von LeistungsempfängerInnen eine Rolle für die Aufrechterhaltung von Statusunterschieden. Durch die Änderung des Paragraphen zum sozialwidrigen Verhalten wird die Stigmatisierung weiter institutionalisiert. Statusunterschiede zwischen den Arbeitslosen zeigen sich insbesondere beim Zugang zu Leistungen. ALG I steht den als würdig erachteten Arbeitslosen, die in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, zu. ALG II erhalten die Unwürdigen. Dies sind aber nicht die einzigen Statusunterschiede. Bei Bedürftigen mit nicht-deutscher Staatsbürgerschaft bekundet der deutsche Staat ein besonderes Interesse daran, Unterschiede durchzusetzen. Am bekanntesten ist der Versuch, Geflüchteten ein geringeres Existenzminimum als deutschen StaatsbürgerInnen zuzugestehen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte zwar am 18. Juli 2012 die Einschränkung des Existenzminimums aus migrationspolitischen Erwägungen im Asylbewerberleistungsgesetz für unvereinbar mit der Menschenwürde. Dies hielt die Bundesregierung jedoch nicht davon ab, in den Änderungen zum Asylbewerberleistungsgesetz im letzten Jahr wieder gravierende Unterschiede einzuführen. Ein weiterer Versuch der Produktion von Unterschieden anhand von Staatsbürgerschaft ist die Frage des Zugangs von BürgerInnen aus anderen EU-Staaten zu Sozialleistungen in Deutschland. Das Bundessozialgericht hat im Dezember 2015 im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts festgehalten, dass auch EU-BürgerInnen, die sich legal in Deutschland aufhalten, nicht vollständig von Leistungen ausgeschlossen werden dürfen. Auch hier will die sozialdemokratische Ministerin mit einem weiteren Gesetz die Vorgaben des Bundessozialgerichts unterlaufen und die Statusunterschiede aufrechterhalten. So sollen nunmehr EU-BürgerInnen, die in Deutschland noch nie oder schon länger nicht mehr gearbeitet haben, nur Überbrückungsleistungen von maximal 4 Wochen bis zur Ausreise erhalten. Dieses Aushungern ist selbst verfassungsrechtlich zweifelhaft. Konsequenterweise müsste der Zugang von EU-BürgerInnen über das Aufenthaltsrecht gelöst werden. Das heißt, solange sie sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten, sind ihnen auch Leistungen zu gewähren. Ansonsten wäre ihnen der Aufenthalt zu entziehen oder sie müssten im Zweifel auch abgeschoben werden, was aber politisch dann doch nicht durchsetzbar ist. Das Ergebnis von Nahles Vorschlag ist, dass es nunmehr EU-BürgerInnen in Deutschland geben soll, die zwar einen geduldeten Aufenthalt, aber keine sozialen Rechte haben. Sie werden damit in eine rechtliche Grauzone gedrängt, die sie sehr verletzlich für ausbeuterische Arbeitsverhältnisse macht. Der Arbeitsmarkt wird damit weiter segmentiert, um das wohlfahrtschauvinistische Privileg deutscher Staatsangehörigkeit zu produzieren und zu erhalten. Die aktuellen Neuerungen fügen sich ein in die Tradition des konservativen Sozialstaatmodells, das eben nicht nur Status und damit Statusunterschiede erhält, sondern auch produziert. Es ist das Modell eines aktiv spaltenden Sozialstaates. Nach der nächsten Musik werden wir von den Hartz-IV-Verschärfungen zu der Situation an der griechischen Grenze kommen und zur Flüchtlingsabwehr. Im kommenden Interview werfen wir einen genaueren Blick an die griechisch-mazedonische Grenze. Du warst als Medizinerin in Griechenland, auch bei Idomeni. Wie warst du denn dort oder was hast du denn dann dort gemacht? Also ich habe da in einer unabhängigen Klinik auf dem Gelände gearbeitet und nach der Räumung weiter unabhängig Patienten unterstützt. Du hast in Idomeni, in dem Camp vor der Räumung, wo also ja, gesagt wird, es seien so 10.000 Leute gewesen, 10.000 Geflüchtete, warst du? Wie viele Mediziner wart ihr dort? Das ist schwer zu sagen. Da war einerseits Ärzte ohne Grenzen, dann waren noch viele andere, entweder NGOs oder unabhängige Ärzte. Deshalb kann ich die genaue Anzahl schwer sagen. Aber es waren viele Ärzte vor Ort. Und grob, welche Struktur warst du da so in etwa? Das war eine kleine Klinik in einem Wagen, die von zwei Frauen ausgestattet wurde und unabhängigen Ärzten zur Verfügung gestellt wurde. Ja, wie viele Leute hattet ihr da so behandelt? Das war eher wie eine Allgemeinarztpraxis tatsächlich. Wir haben kleine Unfälle gesehen, viele unterschiedliche Erkrankungen, natürlich viele wunde Füße, kleine Verletzungen, Verbrennungen, allergische Reaktionen. Aber wir haben da keine größeren Unfälle behandelt, beziehungsweise wir haben dann eben versucht, die Leute dann teilweise ins Krankenhaus zu bringen. Wie war die Situation im Lager Idomeni vor der Räumung? Also waren viele irgendwie sehr erschöpft und... Ja, es waren viele erschöpft, viele, viele Kinder, ja, die halt auch krank waren. Es gab viele Schwangere, also es war ein sehr hoher Bedarf an medizinischer Versorgung auf jeden Fall da. Du warst dort auch während der Räumung, was ist da so passiert? Während der Räumung, die Räumung lief insgesamt friedlich ab. Was heißt friedlich? Das durch Einschüchterung, durch das anwesende Militär, die Leute sich nicht gewehrt haben? Also die Leute wurden systematisch dazu gezwungen, das Camp zu verlassen. Also es wurde uns immer schwerer gemacht, überhaupt ins Camp reinzukommen, was von Anfang an sehr schwierig war. Wurden weniger Ärzte, immer weniger freiwillige Helfer ins Camp reingelassen und es kamen dann auch immer weniger NGOs rein. Es wurde dann mal einen Tag das Wasser abgestellt, sodass sich systematisches Abschotten von Hilfe und Unterstützung jeglicher Art die Leute langsam zermürbt wurden tatsächlich, ja. Und dann haben viele Flüchtende das Gelände natürlich versucht, früher zu verlassen, wobei dabei ein großes Chaos herrschte, teilweise dann auch flüchtende Gruppen wieder ins Gelände reingelaufen sind, weil sie überhaupt nicht wussten, dass da eine Räumung stattfindet. Und die Räumung an sich lief sehr planlos, die Leute wurden mit falschen Versprechungen in die Militärcamps gelockt. Und teilweise wurden Familien zerrissen in die Militärcamps. Das heißt, also die Kinder sind unabhängig von den Eltern in unterschiedliche Camps gekommen und haben sehr große Schwierigkeiten, sich jetzt wiederzufinden. es kam halt nicht zu Ausschreitungen, wie sie in der Woche zuvor gegeben hatte, aber es war eine, würde ich jetzt mal sagen, so strukturelle Gewalt. Ja. Die Leute, wurden die dann alle ED behandelt oder irgend sowas mit ihnen gemacht, ehe sie in die Militärcamps gebracht wurden? Oder wie war eigentlich der Plan? Wer war da eigentlich? Vor allem Soldaten oder vor allem Riot Cops? Oder wie muss man sich das vorstellen, dieses Bedrohungsszenario, dem die Flüchtlinge gegenüberstanden? Es waren Riot Cops und Soldaten, ja. Und es sind Zivilpolizisten waren viel auf dem Gelände auch und dann sind halt so Polizisten auch von Zelt zu Zelt gegangen und haben die Leute versucht dazu zu überreden, jetzt das Camp zu verlassen. Und was denkst du, wie viele Leute haben es geschafft, nicht in diese Militärcamps zu landen? Oh, das ist echt schwer, auch wieder schwer zu sagen. Kann ich tatsächlich leider nicht genau einschätzen. Ja, es sind manche schon vorher freiwillig in die Militärcamps gegangen, weil sie da eben halt mit Versprechungen hingelockt wurden, wie das dann eben die leichter in das Relocation-Programm reinkommen und sich leichter registrieren lassen können. Also manche sind freiwillig gegangen, manche sind geflüchtet. Dann war es also so, dass das ganze Lager mit über 10.000 Leuten dann nicht mehr existierte? Oder wie war das dann sich? Und die Sachen einfach noch da waren? Also die die wurden weggebaggert. Also die Zelte wurden einfach ja weggebaggert. Momentan jetzt ist das Camp leer und Leute, die versucht haben, das Camp zu betreten, wurden von der Polizei sofort wieder aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Also die Gegend wird weiterhin von der Polizei kontrolliert. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass es zu einer Räumung von Idomeni gekommen ist. Und bei dieser Räumung ist es also so, dass nicht ein neues Lager selbst organisiert in Idomeni wieder aufgebaut werden kann. Ich denke, das versuchen sie zu verhindern. Du warst dann noch weiterhin als Medizinerin, als Unabhängige dort unterwegs in der Gegend oder wo warst du dann anschließend, nachdem das Lager geräumt war? Ich war in unterschiedlichen Militärcamps, um dort Patienten zu behandeln. Die mussten wir teilweise mit rausnehmen vors Camp und dann im Straßengraben behandeln. Oder wir wurden auch gar nicht in die Camps reingelassen. Das war sehr schwierig. Also die Militärcamps sind stark kontrolliert. Unabhängige Freiwillige haben eigentlich keine Chance, da reinzukommen, außer sie unterstützen das eben konkret, indem sie da auch ihre sich in einer Organisation anschließen. Und das wollen wir eben nicht tun oder möchte ich nicht tun. Wo sind denn diese Militärcamps? Also sind die jetzt irgendwo direkt an einer Ortschaft dran oder sind die völlig in der... Die sind häufig in alten Industriehallen, wo Zelte dicht an dicht nebeneinander stehen, auf Betonboden, ohne richtige Unterlagen, mit unzureichender Wasserversorgung, mit unzureichenden Toiletten. Wirklich unzureichende medizinischen Versorgung. Das Rote Kreuz ist da vor Ort. Viele Erkrankungen werden einfach nur mit Paracetamol behandelt. Also Schmerzmittel. Ja. Bei wie vielen dieser Militärlager, die also vom Militär kontrolliert werden, vom griechischen oder von wem, werden die kontrolliert eigentlich? Vom griechischen Militär, ja. In wie viele bist du reingekommen? Wie ist da die Möglichkeit überhaupt als unabhängige Medizinerin? Also wir konnten uns einmal begleiten lassen zu einem Patienten vom Militärpersonal und den Patienten mit rausnehmen. Und ansonsten bin ich nur durch Zaunlöcher reingekommen. Die wären dann auch als Möglichkeit für die Flüchtlinge dort rauszukommen oder gibt es für die keine Flüchtlinge? Die Flüchtlinge können aus den Militärlagern raus. Also die sind keine geschlossenen Lager? Die sind nicht geschlossen, aber die Gefahr besteht natürlich. Also insbesondere, falls Syriza nicht wieder gewählt wird. Die Gefahr ist groß. Durch die Umlagerung der Flüchtlinge in die Militärlager fand eine Entsolidarisierung statt. Die Flüchtlinge wurden nach ethnischen Gruppen auseinander dividiert und eine Entsolidarisierung fand eben auch zwischen den unabhängigen Freiwilligen und den Flüchtenden statt. Und das ist eine Kontrollmaßnahme und die Gefahr, dass eben größere Abschiebungen auf Basis dieser Kontrolle stattfinden, ist einfach sehr groß. Gibt es noch wilde Camps? Es gibt wilde Camps, die gefährdet sind, auch von Räumungen. Und warst du dort auch? Also da kommt man ja auch immer dran vorbei und die sind eigentlich bekannt, ja. Also die sind schon gut sichtbar? Ja, die sind sichtbar, die sind an Tankstellen. Deshalb kommen da eigentlich auch alle dran vorbei. Weil ich hatte gelesen, dass diese Militärcamps eher versteckt im... Ja, die sind häufig sehr im Landesinneren oder halt eben in Gewerbegebieten. Also die waren häufig schwer zu finden, schlecht sichtbar. Und also die Menschen verschwinden durch diese Umlagerung in die Militärcamps, also wirklich von der Bildfläche. Also es werden ja eben zwei Sachen erreicht, dass eben die Menschen nicht mehr sichtbar sind und dass sie eben also schutzlos der EU-Politik ausgeliefert sind. Warst du dann vor allem in der Umgebung von Idomeni oder in welchen Gegenden warst du dann, wo diese Militärcamps bzw. wilde Camps waren? In der Gegend von Idomeni und Thessaloniki. Gibt es da so eine Einschätzung, ob mehr Flüchtlinge in diesen Militärcamps sind oder in diesen wilden Camps? Wie ist da das Verhältnis vielleicht? Viel mehr in den Militärcamps, viel, viel mehr. Eindeutig. Leider. Und wie verhalten sich die griechischen Leute dazu? Es gibt tatsächlich auch Solidarität gegenüber Flüchtenden in Griechenland sowie vielen anderen Ländern auch, aber teilweise gibt es eben halt auch autonome Strukturen von Flüchtenden, Griechen und Freiwilligen. Wie denkst du, ist die Perspektive? Sehr schwer einzuschätzen. Also ich denke, man muss wirklich konsequent versuchen, die Leute zu schützen, die Familien wieder zusammenzubringen, die Leute mit Informationen versorgen. Die Flüchtenden haben häufig einfach viel zu wenig Informationen, versuchen nach wie vor über Skype in dieses Relocation-Programm reinzukommen, was einfach nicht funktioniert. Es ist nach wie vor ein chaotischer Zustand und die Flüchtenden sind auf externe Hilfe und vor allem Informationen dringend angewiesen. Was heißt auf Information? Welche Rechte sie haben, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie sich registrieren lassen oder nicht, solche Dinge. Und so ein in so ein Militärcamp bringen, ist das automatisch mit einem Registrieren verbunden? Nee, nicht automatisch. Das müssen dann die Leute selber noch machen. Es wurde eben damit gelockt, dass das dort dann einfacher vonstatten gehen würde, aber bisher ist so ein Zustand nicht eingetreten. Nochmal zurück zu Idomeni und der Räumung und den dortigen Kontrollen davor. Kontrollen waren die ganze Zeit da, Polizeikontrollen vom Camp die ganze Zeit, also wurden jeden Tag kontrolliert und wurden immer strenger, ja. Und so, dass man eben fast nicht mehr reingekommen ist, so, dass wir halt teilweise 4 Stunden gebraucht haben, um auf das Gelände tatsächlich draufzukommen. Und halt irgendwann war komischerweise das Wasser halt auch noch ausgestellt, so, das war ein bisschen eigenartig, ja. Diese Camps, was ich da nochmal wichtig fand, zu der Räumung ist halt, dass die Camps waren einfach nicht fertig. Ja? Also die haben halt immer mit Versprechungen für diese Militärcamps halt gelockt und haben dann einfach auf einmal diese Räumung durchgezogen, eben höchstwahrscheinlich, weil der Hafen von Thessaloniki verkauft wurde, ja, so an die Chinesen oder so. Aber das weiß jetzt keiner so ganz genau. Und diese Camps halt nicht fertig waren. Das heißt, die sind dann stundenlang mit diesen scheiß Militärbussen in der Hitze rumgefahren und die Leute sind fast kollabiert, weil sie kein Wasser gekriegt haben. Und dann sind sie in den Camps rausgekommen, haben diese unfassbar ernüchternden, diese unfassbar schrecklichen Zustände gesehen. Da ist in so einem Gewerbegebiet, in so einer Halle, Zelt an Zelt. Und dann war halt teilweise noch nicht mal Wasser oder Versorgung tatsächlich da. Das ist halt krass, weil halt immer halt mit diesen falschen Versprechungen halt gelockt wurde und es dann halt so... die Räumung so gewaltsam durchgesetzt wurde und die Leute wirklich panisch sich einfach ein Taxi gerufen haben und einfach versucht haben, irgendwo anders hinzukommen. Ja, was ja erstmal ein vernünftigeres. Ja, total gut. Ja, natürlich. Also so, das ist ja gut, dass sie das überhaupt gemacht haben. Wer halt Geld für ein Taxi hatte, war halt dann, hat es halt irgendwie versucht, da rauszukommen. So, als ich da drei Militärcamps mir in einem Tag angeschaut habe, ich war danach fix und fertig. Wie ist jetzt die Situation? Medizinische Unterstützung ist in der Gegend und in Griechenland prinzipiell nach wie vor dringend benötigt, weil die medizinische Versorgung für die Flüchtlinge nach wie vor unzureichend ist. Es ist halt eher so, dass halt jetzt alle gehen. Ja? Nach wie vor dringt die Unterstützung von unabhängigen, Freiwilligen und Ärzten halt einfach benötigt wird dort, weil die Situation unhaltbar ist. Und dass man eben irgendwie versuchen muss, den Leuten außerhalb der Militärkampfs eine gute Versorgung zu geben. Beiden Texte sind von Pro Asyl und sie befassen sich mit dem sogenannten Integrationsgesetz. Die beiden Pressemitteilungen sind vom 3. Juni und die erste Pressemitteilung wollen wir euch jetzt direkt vorstellen. Sie heißt Integrationsgesetz. Pro Asyl warnt vor schrittweiser Aushebelung des Asylrechts. Änderung des Asylrechts hat in einem Integrationsgesetz nichts zu suchen. Aus Sicht von Pro Asyl ist die Integration von Flüchtlingen eine wichtige Aufgabe, die verstärkt ins Zentrum der Politik gerückt werden sollte. Das nun vorgesehene Gesetzesvorhaben ist jedoch eine Mogelpackung. Anstatt der versprochenen Integration setzt die Große Koalition auf neue Restriktionen. Die vorgesehenen Maßnahmen sind kontraproduktiv, weil sie Integration behindern und gesellschaftliche Ausschlüsse begünstigen. Pro Asyl kritisiert insbesondere, zwangsweise Wohnortzuweisungen beschneiden unzulässig die Freizügigkeit von anerkannten Flüchtlingen. Leistungseinschränkungen halten Flüchtlingen in ihr Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum vor. Die Verschärfung des Aufenthaltsrechts wird zu einer großen Unsicherheit unter Flüchtlingen führen. Die zwangsweise Ausübung von 1-Euro-Jobs wird Flüchtlinge prekarisieren, statt ihnen echte Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. Zu den Maßnahmen des Gesetzesentwurfs im Einzelnen. Wohnsitzauflagen sind rechtswidrig. Laut dem Gesetzesentwurf sollen anerkannte Flüchtlinge zwangsweise dazu verpflichtet werden, sich an Wohnorten niederzulassen, zu denen Behörden sie zugewiesen haben. Wohnsitzauflagen stehen im Widerspruch zum Recht auf Freizügigkeit, das Flüchtlingen nach Artikel 26 der Genfer Flüchtlingskonvention zusteht. Auch der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 01.03.2016 über Wohnsitzauflagen für subsidiär Schutzberechtigte entschieden. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, Wohnsitzauflagen seien zulässig, hat der Europäische Gerichtshof hohe Hürden gesetzt, die die Bundesregierung mit diesem Gesetz nicht erfüllt, wie Pro Asyl bereits dargelegt hat. Auch die Diakonie Deutschland hat in ihrer Stellungnahme zum Gesetz die ersatzlose Streichung der Wohnsitzauflagen gefordert. Die Diakonie spricht von ernsten rechtlichen und integrationspolitischen Bedenken. Vor der geplanten Regelung in § 12a Absatz 4 Aufenthaltsgesetz warnt Pro Asyl ausdrücklich, Flüchtlinge sollen ihren Wohnort nicht an Orten begründen dürfen, wo ihnen soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung droht. Diese Regelung ist gerade eine Einladung an Rechtspopulisten, lokal gegen Flüchtlinge zu mobilisieren. Wenn schon das Gesetz den Ausschluss von Flüchtlingen aus bestimmten Kommunen vorsieht, dann werden rassistische Kampagnen unter dem Motto Flüchtlingsschutz ja, aber nicht bei uns legitimiert. Diese Regelung kann für rassistische Bürgerbegehren und Kampagnen genutzt werden. Auch aus grundrechtlicher Sicht ist die in Absatz 4 vorgesehene Regelung besonders unstimmig, da sie vorgibt, die Betroffenen vor sozialer und gesellschaftlicher Ausgrenzung zu schützen, sie jedoch gleichzeitig das Recht auf Freizügigkeit der Betroffenen einschränkt. Hier werden die potenziellen Opfer vor Diskriminierung sanktioniert. Das zeugt von einem Grundrechtsverständnis, das mit einem freiheitlichen Verständnis unseres Grundgesetzes nicht in Einklang zu bringen ist. Denn die eigentlichen Diskriminierungsopfer sollen mit einer Freiheitsbeschränkung belastet werden. Soziale Brennpunkte entstehen durch Ausgrenzung. Insgesamt sind Wohnsitzauflagen integrationspolitisch abzulehnen. Flüchtlinge dürfen von der Politik nicht als zu verwaltende Masse gesehen werden. Das Ziel, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen, zieht sie dorthin, wo sie Perspektiven sehen. Kommunen und Städte, gerade aus strukturschwachen Gebieten, sollten das als Chance begreifen und mit Integrations- und Jobangeboten um den Zuzug von anerkannten Flüchtlingen werben. Mancherorts funktioniert es bereits, dass Anerkannte das Bleiben in einer vertraut gewordenen Umgebung plus Jobperspektive eine Abwanderung vorziehen. Soziale Brennpunkte hingegen entstehen nicht nur in Großstädten, sondern vor allem dort, wo Menschen ausgegrenzt werden und ohne Perspektiven bleiben. Vor diesem Hintergrund ist die Idee der Wohnsitznahmeverpflichtung für Anerkannte ganz sicher eines, integrationspolitisch kontraproduktiv. Leistungseinschränkungen unvereinbar mit menschenwürdigem Existenzminimum. Nach den Asylpaketen 1 und 2 wird der § 1a Asylbewerberleistungsgesetz erneut verschärft. Asylsuchenden soll ihr Anspruch auf ein soziokulturelles Existenzminimum beschnitten werden, wenn sie sich weigern, an einem Integrationskurs teilzunehmen. Zugleich sollen Asylsuchende zu Integrationskursen verpflichtet werden. Die Regelung ist vor dem Hintergrund absurd, dass bislang nur wenige Integrationskurse in Deutschland angeboten werden und beispielsweise Afghaninnen und Somalis explizit von der Teilnahme an Kursen ausgeschlossen sind. Der Gesetzgeber schürt Ressentiments, dass Asylsuchende integrationsunwillig seien, obwohl Asylsuchende gerade Integrationskurse besuchen wollen und es rechtlich wie faktisch nicht können. Verschärfung des Aufenthaltsrechts schafft Unsicherheit. Das Aufenthaltsrecht soll verschärft werden. Der Gesetzgeber plant, dass anerkannte Flüchtlinge nicht wie bisher nach 3 Jahren, sondern erst nach 5 Jahren eine dauerhafte Niederlassungserlaubnis erhalten sollen. Der Vorschlag wird vor allem für eine große Unsicherheit unter Flüchtlingen sorgen. Denn nach Jahren der Flucht und langwierigen Asylverfahren wollen sie vor allem eine dauerhafte Perspektive haben. Unsicherheit ist aber gerade Gift für gelungene Integration. Prekarisierung durch ein Eurojobs. Der Gesetzentwurf sieht in § 5a Asylbewerberleistungsgesetz vor, dass Personen, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, wenn sie arbeitsfähig und nicht erwerbstätig sind, zu Arbeitsgelegenheiten im Rahmen des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen verpflichtet werden können. Arbeitsgelegenheiten bedeutet 1-Euro-Jobs. Die Bundesregierung versucht offensichtlich, das viel kritisierte Konzept der Agenda 2010 nun auch bei Flüchtlingen anzuwenden. Doch 1-Euro-Jobs haben auch für deutsche Arbeitslose oft keinen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt geschaffen. Viele arbeiten über lange Zeit unter prekären Umständen. Im Hinblick auf Flüchtlinge offenbart sich mit aller Selbstverständlichkeit Rassismus, wenn die bayerische Sozialministerin Emilia Müller, CSU, meint, 1-Euro-Jobs seien geeignet, Flüchtlingen die Gepflogenheiten der deutschen Arbeitswelt zu vermitteln, als der per deutscher Selbstzuschreibung genannt werden: Pünktlichkeit, Verantwortlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Zu lernen haben dies die unpünktlichen, verantwortungslosen und gewissenlosen Flüchtlinge, so die Botschaft. Wie in der Stellungnahme von Pro Asyl ersichtlich, äußern im Übrigen auch viele Wirtschaftsvertreter erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit von 1-Euro-Jobs. Was nötig ist: dezentrale Unterbringung, Altfallregelungen, Integrationskurse für alle. Das Integrationsgesetz ist kein Schritt in die Richtung einer modernen Einwanderungsgesellschaft, sondern fällt meilenweit hinter wissenschaftliche und praktische Erkenntnisse zurück. Viele der Regelungen sind zudem offensichtlich verfassung- und europarechtswidrig. Erneut lässt der Gesetzgeber die Gelegenheit aus, echte Fortschritte in Richtung einer Gesellschaft für alle zu beschreiten. Pro Asyl hat schon im September 2015 gefordert, Flüchtlinge dezentral unterzubringen, mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau zu investieren, Asylsuchenden im Namen einer Altfallregelung eine Aufenthaltserlaubnis zu geben, sofern ihr Asylantrag seit einem Jahr nicht bearbeitet wurde, und endlich die Integrations- und Sprachkurse für alle Asylsuchenden zu öffnen. Der zweite Text, die zweite Pressemitteilung von Pro-Asyl ist ebenfalls vom 3. Juni und heißt: Geplantes Integrationsgesetz ist eine Mogelpackung. Heute, also am 3.6., findet die erste Lesung des geplanten Integrationsgesetzes im Bundestag statt. Pro-Asyl ist alarmiert über die jetzt öffentlich sichtbar gewordenen Änderungen des Asylrechts im geplanten Integrationsgesetz. Pro-Asyl warnt vor einem Abbau des Asylrechts in Stufen. Dabei wird die längst überfällige Umsetzung der EU-Asylverfahrensrichtlinie nur in ihren restriktiven Elementen aufgegriffen. Diese sind jedoch gar nicht zwingend umzusetzen, da die Richtlinie eine Beibehaltung von günstigeren Bestimmungen erlaubt. Die Bundesregierung treibt den Wettlauf der Schäbigkeiten zwischen den EU-Staaten voran. Das EU-Recht dient dann als Vorwand, um Verschärfungen des deutschen Asylrechts vorzunehmen. Verschärft wird die Möglichkeit, Schutzsuchende vom Asylrecht auszuschließen, wenn unter bestimmten Voraussetzungen ein Nicht-EU-Staat bereit ist, den Ausländer wieder aufzunehmen. Nachdem dann diese gesetzliche Grundlage geschaffen wird, folgen politische Verhandlungen. Der EU-Türkei-Deal ist nur der Anfang und dient als Blaupause für weitere Abkommen, warnt Günther Burkhardt, Geschäftsführer von Pro-Asyl. Dies führt zur Auslagerung des Flüchtlingsschutzes. Das Asylrecht bleibt als Hülle stehen, immer weniger Schutzsuchende sollen es in Anspruch nehmen können. Die Bundesregierung strebt wohl an, Schutzsuchende unter bestimmten Voraussetzungen außerhalb Europas zu verfrachten, wenn sie sich länger in einem Drittstaat aufgehalten haben. Bislang sieht das Asylgesetz vor, dass das Asylverfahren in Deutschland durchzuführen ist, wenn die Rückführung nicht innerhalb von 3 Monaten möglich ist. Pro-Asyl wirft der Bundesregierung vor, ihre Absichten nicht öffentlich zu kommunizieren. Eine Änderung des Asylrechts hat in einem Integrationsgesetz überhaupt nichts verloren, kritisiert Günther Burkhardt. Die Änderung wurde nach der Anhörung der Verbände versteckt in das Integrationsgesetz eingeführt. Pro-Asyl fordert die Streichung der Änderung des Asylrechts aus dem Integrationsgesetz. Bevor weitere Schritte zur Auslagerung des Asylrechts aus Europa gegangen werden, muss sich die Bundesregierung den Folgen des EU-Türkei-Deals stellen, fordert Pro-Asyl. Die vorgesehene Möglichkeit, Befragung zur Zulässigkeit des Asylantrags, die fälschlicherweise als Anhörung tituliert werden, anderen Behörden als dem eigentlich dafür zuständigen Bundesamt für die Anerkennung von Flüchtlingen zu übertragen, bereitet den Boden für Schnellprüfungen an den Grenzen durch die Bundespolizei, wo faktisch der Zugang zu Rechtsanwälten und zur Überprüfung von Behördenentscheidungen auf dem Rechtsweg verhindert wird. In Griechenland hat Pro-Asyl die Erfahrung machen müssen, dass bei solchen pro forma Zulässigkeitsprüfungen die konkrete Schutzbedürftigkeit sowie die Fluchtgründe von Menschen keine Rolle spielen. Pro-Asyl hat mithilfe der Unterstützung von Rechtsanwälten in Griechenland und der Türkei die Folgen, die bereits jetzt sichtbar wurden, herausgearbeitet. Mehr als 3000 Personen sind faktisch ohne Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, unter menschenunwürdigen Zuständen in Griechenland in Haft. In die Türkei Überstellte sind zu Hunderten in Haft genommen worden. Überstellte werden gezwungen, ihrer freiwilligen Ausreise zuzustimmen oder alternativ über Monate hinweg unabsehbar in Haft zu sein. Die nun einsetzende juristische Fachdebatte, wie weitreichend oder nicht die nun vorgelegten Gesetzesänderungen sein könnten, sind juristisch und politisch zu führen. In einem Integrationsgesetz haben diese Änderungen nichts verloren. Die beiden Pressemitteilungen von Pro-Asyl sind vom 3. Juni und da fand die erste Lesung des sogenannten Integrationsgesetzes im Bundestag statt. Die zweite und dritte Lesung im Bundestag soll voraussichtlich am 6. und 7. Juli stattfinden und der zweite Durchgang im Bundesrat soll am 8. Juli bereits stattfinden. Denn also Anfang Juli soll so der Wunsch der Großen Koalition dieses Desintegrationsgesetz, dieses Asylverhinderungsgesetz verabschiedet werden. Und welche Staaten zu Aufnahmeländern für von hier Abgeschobenen werden könnten, bis wir wohin dieses reichen könnte, das zeigt gleich der nächste Artikel von der INAMO, den Informationen aus dem Nahen und Mittleren Osten und Verhandlungen mit dem Sudan, die bereits im März geführt wurden. Nach den Plänen der Bundesregierung soll auch der Sudan zu einem Aufnahmestaat werden können, also bis wohin eventuell Asylsuchende abgeschoben werden können, wenn sie hier durchgereist sind. Und wir wollen hier Verhandlungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung genauer beleuchten. Berlin und Brüssel investieren im Sudan große Millionenbeträge in Stabilität und Bekämpfung von Fluchtursachen, während Riad offenbar Milliardensummen in die sudanesische Armee stecken will. Sudan, deutsche Migrationsmillionen, saudische Militärmilliarden. Der 3. März 2016 markiert ein neues Kapitel in den deutsch-sudanesischen Beziehungen. An diesem Tag unterzeichneten der parlamentarische Staatssekretär des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, Thomas Silberhorn und Sudans Minister für internationale Kooperation, Kamal Hassan Ali, ein millionenschweres Abkommen zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Die Übereinkunft ist historisch, weil das BMZ nach dem Putsch von General Omar al-Bashir vor fast 27 Jahren sein Engagement im Sudan hatte auslaufen lassen. Bis dahin war der seinerzeit noch größte Flächenstaat Afrikas über drei Jahrzehnte lang ein Schwerpunktland der westdeutschen Entwicklungshilfe gewesen, um die Präsenz der DDR am Horn von Afrika einzudämmen. Die meisten Vorhaben wurden buchstäblich in den Sand gesetzt. In Khartoums reichen Viertel Amarat kann man heute noch bestaunen, wohin viele der Gelder umgeleitet wurden. Fragt man jedoch ältere Menschen auf der Straße, so wissen fast alle, welches deutsche Projekt am sinnvollsten war. Das handwerkliche Berufsausbildungszentrum in der Amarat Street One. Christsoziale Partnerschaft mit Islamisten. An diese Tradition anknüpfend will das BMZ nun Ausbildungsinitiativen im Ostsudan starten, wo hunderttausende eritreische Flüchtlinge leben. Damit soll sich ihre Chance verbessern, im Land zu bleiben und sich dort eine Zukunft aufzubauen. Hinzu kommen Schulspeisungsprogramme, die Rehabilitierung von Schulen und Krankenstationen sowie die Verbesserung der Wasserversorgung. Für das wenigstens noch nominell islamistische Regime ist die Partnerschaft mit dem CSU-geführten BMZ ein Meilenstein auf dem Weg zur diplomatischen Rehabilitierung. Menschenrechtsorganisationen sehen die Zusammenarbeit entsprechend kritisch. Geflissentlich unerwähnt ließ das Bonner Ministerium in seiner Pressemitteilung dennoch das Treffen, das der Christsoziale Silberhorn mit dem ersten Vizepräsidenten Bakir Hassan Salih hatte. Der Generalleutnant gilt als engster Vertrauter Bashirs, dessen wahrscheinlichster Nachfolger. Diese neue Sudan-Politik ist umso bemerkenswerter, da sich das BMZ bis in die jüngste Zeit vehement gegen das Drängen des Auswärtigen Amtes gesträubt hatte, die bilateralen Beziehungen auch in diesem Bereich wieder zu normalisieren. Das Reizthema Migration hat hier offenbar für eine Kehrtwende gesorgt. Selbst George Schonell als oberster Khartoum-Kritiker hat bei seinem kürzlichen Berlinale-Treffen Kanzlerin Merkel anscheinend nicht davon abbringen können, das BMZ, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, beziffert das Volumen auf stattliche 35 Millionen Euro, während die staatliche Nachrichtenagentur SUNA von 51 Millionen berichtet. Womöglich unter Einberechnung separater Gelder für Darfur. Die westsudanesische Krisenregion ist Durchgangsstation für diejenigen, die aus Eritrea oder dem Sudan selbst über Libyen und das Mittelmeer nach Europa fliehen wollen. Bezeichnenderweise unterschrieb Silberhorn das Abkommen Just im Corinthia Hotel, das im Volksmund Gaddafis Ei genannt wird, weil der damalige Diktator Libyens die Nobelherberge im Architekturstil des Golfprotzes am Nil errichten ließ. Nur zwei Wochen vor dem deutsch-sudanesischen Abkommen hatte die EU-Kommission ihrerseits bekannt gegeben, ein Hilfspaket von 100 Millionen Euro für den Sudan vorzubereiten, und zwar aus dem Notfall-Treuhandfonds für Stabilität zur Bewältigung der grundlegenden Ursachen illegaler Migration in Afrika. Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass damit die Zäune der Festung Europa nunmehr auch im Ostsudan hochgezogen werden sollen. Deutsches Geld, deutsche Waffen. wie heikel die Dynamiken in der Region sind, zeigt eine andere Nachricht aus diesen Wochen. Das gut informierte Nachrichtenportal Sudan Tribune meldete, dass das saudische Herrscherhaus 5 Milliarden US-Dollar, die dem Libanon zugesagt worden waren, zugunsten der sudanesischen Streitkräfte umwidmen wolle. Riad sei verärgert über Beiruts Weigerung, die Stürmung der saudischen Botschaft in Teheran zu verurteilen. Die opportunistischen Machthaber in Khartoum hingegen hatten zugleich die diplomatischen Beziehungen zum ehemaligen Verbündeten Iran abgebrochen. Ob die Finanzspritze wirklich kommt, ist bisher nicht offiziell bestätigt, aber auch nicht dementiert. Bashirs Regime zeigt sich seit kurzem sogar offen dafür, sich an einem möglichen Saudi-Einmarsch in Syrien zu beteiligen. Daher ist es mehr als wahrscheinlich, dass die sudanesische Armee in den Genuss saudischer Waffen kommen wird, die zu wesentlichen Teilen aus deutscher Technologie bestehen. Bereits früher hatte die schwäbische Waffenschmiede Heckler & Koch über Saudi-Arabien massenhaft G3-Sturmgewehre an Khartoum geliefert. In jüngster Zeit hat Heckler & Koch, das im christdemokratischen Volker Kauder seinen wichtigsten Fürsprecher hat, eine saudische Lizenzproduktion für das moderne G36-Gewehr aufgebaut. Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass neues deutsches Tötungsgerät im Sudan auftauchen wird, so wie es schon im Jemen geschehen ist. Das sudanesische Regime sucht derzeit massiv den militärischen Sieg gegen die Reste an Rebellen in Darfur. Dank der saudischen Schützenhilfe könnte es diese Strategie auch verstärkt in südlichen Kriegsgebieten verfolgen. Es bleibt zu hoffen, dass Berlin und Brüssel die Fluchtursachen dort nicht ignorieren, während sie die im Ostsudan bekämpfen wollen. Das war der linke Medienspiegel im Juni. Alles Weitere findet ihr auch online unter medienspiegel.blogsport.de. Und tschüss.